Das Licht geht aus und es wird still, bis auf das Knattern eines Filmprojektors und das Rascheln von Popcorn-Tüten. In den meisten von uns ruft dieses Bild nostalgische Erinnerungen an die ersten Tage des Kinos hervor. Doch für Nick Gruber ist es Teil seiner Arbeit. Er ist nämlich der Obmann des Grazer Filmvereins Dreistil. Die steirische Filmszene beurteilt er so. Ich meine, es ist völlig klar, dass wir ein kleines Bundesland sind und nicht unbedingt die budgetären Möglichkeiten da sind, um also einen großen Stock von jungen Filmemachern jetzt da durchzufüttern. Obwohl er die Steiermark zu klein für große, erfolgreiche Filmproduktionen hält, sieht er trotzdem in letzter Zeit eine positive Entwicklung. Er führt diese auf die neuen Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Kunst und Film zurück. Also es gibt im Moment offenbar einen großen Anteil von Jungen, die den Wunsch haben, irgendwo da auf Fuß zu fassen. Die Frage ist halt, ob der Markt, den wir da haben, groß genug ist, um die alle zu versorgen. Wer es halt wirklich ernst meint, muss seine Fühler halt oft ein bisschen weiter ausstrecken, also bis nach Gries oder nach Straßgang. Der österreichische Film feiert im Moment mit dem Schauspieler Christoph Waltz und dem Regisseur Michael Haneke große internationale Erfolge. Dass sich das auch auf die steirische Filmszene auswirkt, glaubt Gruber jedoch nicht. Natürlich wird damit einer positiven Stimmung beigetragen. Wir freuen uns sehr mit. Wir haben dadurch sicher nur gewonnen, aber ob man daraus Konsequenzen ziehen wird, bleibt wirklich abzuwarten. Auch wenn bei Nick Gruber große Erfolge bis jetzt ausgeblieben sind, lässt ihn die Liebe zur Sache dabei bleiben. Er glaubt aber weiterhin daran, dass auch in der Steiermark der internationale Durchbruch möglich ist. Und mit ein bisschen Glück heißt es ja bei der Oscarverleihung am 7. März, and the Oscar goes to Austria.